freue mich, dass wir den Herrn Professor Knoflacher heute hier zu Gast haben, relativ kurzfristig, aber Sie sehen, trotzdem, dass es so kurzfristig angekündigt ist, ist das Interesse groß und alle haben die Gelegenheit genutzt, sozusagen Sie heute kennenzulernen und wir sprechen heute zu dem Buch Virus Auto, Geschichte einer Zerstörung. Professor Knoflacher hat an der Technischen Universität in Wien lange Zeit gelehrt und das Buch enthält eine doch recht schonungslose Abrechnung mit dem Automobil, was ja mal sozusagen unter der Überschrift Freie Bürger, freie Fahrt gestartet ist. Und ich hoffe, dass wir heute Abend auch ein bisschen dazu kommen, dass es jenseits von Elektromobilitätshypes auch um ganz andere Fragen geht, nämlich um Urbanität. Und da spielt Flächenverbrauch eine Rolle und das Auto verbraucht sehr viel Fläche. Und diese Fragen und andere, denke ich, werden wir heute diskutieren. Die Diskussionsleitung hat dann Konrad Gehler vom ADFC im Vorstand, der hier die Veranstaltung organisiert hat. Schon an dieser Stelle Dankeschön. Bitte. Und Sie haben das Wort, Herr Knoflacher. Darf ich ganz kurz noch, kurze Werbepause noch? Also es geht ja hier sozusagen, neben sozusagen, dass es alles schön ist, dass wir uns hier treffen, geht es um dieses Buch. Und dieses Buch gibt es auch hier zu kaufen für 20 Euro. Das können wir dann, also das ist jetzt die Werbepause, das können wir dann nachher machen. Es wäre schön, wenn sich die Leute nicht schon vorher die Bücher einpacken würden, weil und so weiter. Okay. So, einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Hören Sie mich auch hinten? Sehr gut. Ich werde keine Lesung machen, wie zu der ich eingeladen wurde, sondern ich werde ein bisschen erzählen, zunächst einmal, warum dieses Buch entstanden ist. Das ist ganz kurz. Und warum ich überhaupt auf solche Ideen gekommen bin, dass das Auto ein Virus ist und das auch relativ gut wissenschaftlich untermauern kann. Leichtsinnig wie ich bin, sagte ich zu, als der Verleger von Überreuter zu mir kam und ein Buch von mir gerne gehabt hätte. Es war im Herbst, glaube ich, 2007 und da hat er gemeint, nächstes Jahr im Herbst bringen wir das Buch heraus und dann haben wir uns den Titel überlegt und ich musste das Manuskript bis Juli liefern. Nicht achtend darauf, dass ich ja andere Dinge auch noch zu tun habe. Ich schrieb damals gerade an einem Buch über Siedlungsplanung, aber der Juli kam und ich habe dann dieses Buch auch fertig gemacht, ziemlich pünktlich. Virus Auto ist entstanden aus der Einladung eines Vortrages zur Eröffnung eines Medizinerkongresses in der Schweiz. Eine Jahrestagung, die mich eingeladen hatten, eben über Verkehr zu sprechen. Und da habe ich mich mit medizinischer Literatur beschäftigt. Außerdem hatten wir damals im Club of Vienna gleichzeitig auch eine Geschichte mit dem Darwinismus vorzubereiten, mit der Akademie der Wissenschaften. Und da ging es auch um diese Frage der ganzen Zellentstehung und dergleichen. Und wenn man sich anschaut, was dort läuft, dann haben sich diese Gedanken etwas überschnitten, aus denen dann diese Virusgeschichte entstand, die dann relativ gut passt. Vielleicht zu meiner Herkunft. Ich habe seinerzeit Bauingenieurwesen studiert und nebenbei noch Mathematik und Geodäsie. Und diese drei Studienrichtungen zeigten mir, dass jede Art von Studium eine spezielle Art von Hirnamputation darstellt. Jetzt können Sie natürlich sozusagen das Hirn dreimal amputieren lassen oder Sie können versuchen, aus dem einen Werkzeugkasten zu machen. Und das war später, als ich zufällig ins Verkehrswesen kam, 1963, eine recht brauchbare Geschichte. Weil in der Geodäsie hatte ich Professoren, die Naturwissenschaftler waren, zum Unterschied von den Technikern des Bauingenieurwesens, wobei aus der heutigen wissenschaftstheoretischen Sicht ja beide Disziplinen nicht so stark unterschiedlich sind, denn Naturwissenschaften und Technik bauen ihre ganzen Arbeiten auf Vorbedingungen auf, die sie nicht hinterfragen. Das ist eines der Kernprobleme, mit dem wir es heute zu tun haben und das hat mir dann später sehr geholfen. Ich kam 1963 an das Institut für Verkehrswesen, ich bin da wieder weggegangen von der Universität und habe ein eigenes Forschungsinstitut gegründet. Aber was mich damals beschäftigt hat, war die Frage, warum stehen diese Dinge in den Richtlinien, wie sie stehen? Zum Beispiel eine relativ einfache Frage, Sie können das dann alles nachlesen. Warum bauen wir 3,75 Meter breite Autobahnfahrstreifen? Die Autos sind ja nicht so breit. weil es in den Richtlinien steht. Alles klar. Ende des Denkens eines guten Bauingenieurs. Weil ein Bauingenieur wendet ja Richtlinien an. Ein Statiker wendet die zulässigen Spannungen an. Und die rechnet er dann möglichst genau hin, ohne zu wissen, was in Wirklichkeit dahinter ist. Das kümmert ihn ja nicht, weil mit den zulässigen Spannungen hat er sich ja durch einen Sicherheitsfaktor von der Realität so weit entfernt, dass im Allgemeinen nichts passieren kann. Und ein vorsichtiger Statiker haut halt noch mehr Eisen hinein, damit er ruhig schlafen kann. So geht es dort zu. Das ist der Brückenbau und dergleichen. Ich habe selber ja vieles gebaut auch. Ich habe ja auch praktische Bautätigkeit gemacht. Ich ging dann auf die Suche nach einer Grundlage für die einfache Frage, wie breit müssen Fahrstreifen tatsächlich sein? Und es gab keine. Ich bin dann später, viel, viel später, als ich schon wusste, wie die Mechanismen funktionieren. Ich habe damals eine Gruppe in der OECD geleitet über die Leistungsfähigkeit von Straßen mit einem amerikanischen Verkehrsingenieur zusammengekommen, der aus Deutschland kam, der ist emigriert vor dem Krieg und ich habe ihn gefragt, oder nach dem Krieg ist er erst emigriert, ich habe ihn gefragt, warum bauen die Deutschen oder wir in Deutschland und Österreich, warum brauchen wir breitere Fahrstreifen als die Amerikaner? Die Amerikaner haben ja größere Autos, die machen die 12 Fuß breiten Fahrstreifen, sind 3,62 Meter breit und wir bauen 3,75 Meter. Und dann hat er mir gesagt, er war damals in der Reichsautobahnplanung, hat er gesagt, wir haben die amerikanischen Autobahnrichtlinien abgeschrieben, aber es hat dann geheißen, die Breiten des Deutschen Reiches müssen erstens ein deutsches Maß haben, nicht die Fußmaß, und zweitens müssen sie breiter sein als die Amerikaner. So entstanden die 3,75 Meter. Und natürlich ein Student, der so etwas lernt, der ist für sein Leben geprägt. Nicht? Genauso wie Sie da hinausschauen, die Bauingenieure sind ja davon geprägt, dass das Wasser immer zum Rand fließen muss. Was passiert, wenn das Wasser zum Rand fließt? Dann wird der Wasserfilm immer dicker. Und wenn Autos auf der Fahrbahn fahren, dann spritzen sie die Fußgänger an. Aber das nimmt ein klassisch ausgebildeter Verkehrsplaner nicht zur Kenntnis, weil Fußgänger nicht existieren in der klassischen Verkehrsplanung, wie ich sie gelehrt bekommen habe, sondern die Maßeinheit der klassischen Verkehrsplanung ist die Autoeinheit, PKWs. Und ein Verkehrsproblem ist ein Autoverkehrsproblem. Nicht das Problem einer Frau mit Kinderwagen oder eines Körperbehinderten oder des Radfahrers oder des Fußgängers. Das sind keine Verkehrsprobleme. Die hören Sie auch nicht im Rundfunk oder im Fernsehen, oder? Zum Beispiel müsste man heute eine Stauung hier melden, weil es gibt Leute, die finden keinen Sitzplatz. Ja, typische Geschichte. Während wenn Autofahrer irgendwo stecken bleiben, dann gibt es natürlich sofort die Staumeldungen. Damit wird die Menschheit permanent belästigt und Sie sehen, es ist ganz entscheidend, was im Kopf vorgeht. Und das Auto hat natürlich den Kopf ganz entscheidend beeinflusst, da bin ich aber später drauf gekommen. Ich bin dann zufällig, ich bin da weggegangen und ins Kuratorium für Verkehrssicherheit und habe dort ein Institut gegründet. Und dann tauchte die Frage auf, ist es sinnvoll, auf Freilandstraßen Randmarkierungen anzubringen oder Mittelmarkierungen oder Rand- und Mittelmarkierungen? Und da habe ich gedacht, okay, probieren wir aus. Und wir haben dann mit den Straßenverwaltungen vereinbart, wenn sie neue Fahrbahndecken machen, dass wir zunächst nicht markieren, dann nur Rand markieren, andere vergleichbare Strecken nur in der Mitte markieren und wir messen die Position der Fahrzeuge, wo sie sich befinden, bei Tag und bei Nacht. Um festzustellen, ob die Randmarkierungen eher zum Rand, die Autofahrer eher zum Rand hinüberziehen und die Mittelmarkierungen eher zur Mitte oder wenn wir beides haben, was dann passiert. Und das Ergebnis war eine eigenartige Funktion, die es im Verkehrswesen nicht gab. Das ist eine spitze Funktion, die schaut so aus. Und die gibt es im Verkehrswesen nicht. Und dann bin ich auf die Suche nach dieser Funktion gegangen und habe einen Kollegen getroffen aus der Psychologie, der ein sehr guter Mathematiker auch war, oder ist, der wurde auch Professor in Deutschland, Psychologe, und der hat mir gesagt, ja, ich habe so etwas in einem amerikanischen Handbuch für Psychologie gefunden, oder gesehen, glaube ich. Und das habe ich dann aufgetrieben. Und diese Funktion gab es in genau gleicher Form in diesem Handbuch, allerdings nicht bei Autofahrern gemessen, sondern bei Wollhandkrabben. Und zwar hat da ein Psychologe oder Biologe hat Wollhandkrabben in Kästen gesetzt, die ganz dunkel waren, Und dann hat er von Zeit zu Zeit Lichtblitze ausgesandt in konstanten Zeitabschnitten. Und hat an den Augennerven der Wollhandkraben die Reaktionen der Augennerven gemessen. Und hat festgestellt, ob die Wollhandkraben in der Lage sind, sich diesen konstant auftauchenden Blitzen anzupassen oder nicht. Und siehe da, die Wollhandkraben waren in der Lage, sich in relativ kurzer Zeit ziemlich genau auf diese auftauchenden Lichtblitze einzustellen und die Augen mehr oder weniger ideal, genau diese Spitze dieser Funktion zu machen. Der hat das dann beschrieben als einen latenten periodischen Mechanismus. Und da braucht man etwas Evolutionstheorie. Ich habe die gleiche Funktion jetzt bei den Autofahrern gefunden. Periodisch war relativ einfach aufzulösen, weil einer meiner Vorgänger des Institutes hat mit seiner Dissertation in den 50er Jahren einen interessanten Versuch gemacht. Er hat auf vollkommen ebenen Fahrbahnen, auf ganz geraden Fahrstreifen, die Bewegungslinien der Autofahrer dadurch gemessen, dass er einen Tank angebracht hat und dort eine Farbe heraustropfen lassen. Und da hat er geschaut, was machen die, wie fahren die. Und dann hat er festgestellt, die fahren alle Schlangenlinie. Das machen sie auch. Und das heißt, das war ein periodischer Mechanismus. Der lag sozusagen jetzt vor mir. Der zweite Effekt, an den habe ich mich erinnert, als ich selber Autofahren lernte mit meinem Freund. Ich saß plötzlich als erste Mal in einem Auto, das ich selbst steuern konnte und hatte mein ganzes Hirn blockiert mit dem Problem, das Auto nicht von der Fahrbahn oder zu weit nach links zu bringen. Das hat sich aber relativ bald gegeben. Das heißt, ich konnte nicht schalten, ich konnte nicht kuppeln, ich konnte all die anderen Dinge, die man eben zum Autofahren damals brauchte, heute braucht man nicht mehr so viele, nicht tun. Das heißt, mein Großhirn war völlig damit beschäftigt, mit diesem neuen Körper und mit dieser relativ hohen Geschwindigkeit, die trotzdem sehr niedrig war damals, fertig zu werden. Und plötzlich konnte ich das. Das heißt, das Großhirn war frei und konnte sich mit Pedalen und Schaltung und dergleichen. Wahrscheinlich haben sie etwas Ähnliches mitgemacht. Was ist hier passiert? Hier ist es gut, Evolutionstheorie zu kennen, Konrad Lorenz zum Beispiel zu lesen. Was uns immer passiert, wenn wir in eine neue Situation kommen, dann sucht das Hirn nach Antworten bei den sogenannten Konrad Lorenz bezeichneten alten Lehrmeistern. Das heißt, es sucht in der Historie seiner Evolution nach einer Antwort. Und hier hat das Hirn offensichtlich eine Antwort gefunden in einem sehr schnellen Rechner, der unterhalb des Bewusstseins läuft. Und optische Abweichungen, und da kam mir die Geodäsie zugute. In der Geodäsie haben wir gelernt, dass wir sehr genau Winkel messen können. Wenn ich einen Winkelspiegel verwende, um rechte Winkel abzustecken, können wir das auf Sekunden genau machen. Na, dann kam ich auf die Konstruktion des Auges und da sind wir so ausgestattet, dass wir relativ scharf Winkel messen können. Das heißt, was passiert nun, wenn ein Autofahrer auf einer geraden Linie fährt? Er stellt fest, dass er nach einer bestimmten Zeit eine Minimalabweichung erzielt hat. Da ist aber die Zeit schon vergangen. Da ist er schon weg von der Ideallinie. Da stellt er dann fest, dass er weg ist. Und beginnt entsprechende Mechanismen dieser optischen Information, sehr schnell gesteuert im Unterbewusstsein, Gott sei Dank, sonst können sie ja nicht Auto fahren, aber jedenfalls, solange es im Großhirn war, war es zu langsam. Man fuhr wie ein Betrunkener hin und her die ersten Sekunden oder 20 Sekunden. Aber später macht man das mehr oder weniger automatisch. Das heißt, die werden optische Informationen über einen sehr schnellen Rechner im Hirn auf Muskelreaktionen umgeschaltet und man steuert im Unterbewusstsein, das Großhirn ist frei, kann sich mit allen möglichen Dingen beschäftigen. Also Sie sehen, hier bin ich das erste Mal sozusagen in den Menschen hineingestiegen und das war natürlich interessant, weil ich damals mit der Unfallforschung sehr viel zu tun hatte. Und was dabei herausgekommen ist, ist ja nichts anderes, als wenn ich mein Sensorium ändert sich ja mit der Geschwindigkeit nicht. Aber was sich mit der Geschwindigkeit ändert, ist das Abweichen von der Ideallinie. Wenn ich langsam unterwegs bin, weiche ich nicht weit ab. Wenn ich aber schnell unterwegs bin, bin ich schon ziemlich weit draußen, bevor ich merke, dass ich draußen bin. Und damit ergibt sich dann sehr einfach aus der Trigonometrie diese mathematische Funktion. Und dann hatten wir die theoretische Erklärung für diese mathematische Funktion. Damit habe ich einen Bezug hergestellt zwischen Fahrstreifenbreite und Geschwindigkeit. Und was dabei herauskommt, ist, dass wir mit unseren Fahrstreifen die Autofahrer verleiten, viel zu schnell zu fahren. Das heißt, wenn Sie 3,75 Meter breite Fahrstreifen haben, dann ist es ohne Schwierigkeiten möglich mit dem Auto, auch mit unserer physiologischen Ausstattung ganz gut, 180 und dergleichen zu fahren, weil das Auto unterstützt das ja auch noch, die Spurführung, wie Sie wissen. Das heißt, wollte ich 50 km/h aufgrund der Fahrstreifenbreite, die ja die wichtigste Information für die Geschwindigkeit ist, so umsetzen, dass der Autofahrer sich am besten wohlfühlt, dann dürfen die Fahrbahnen nicht breiter sein im Gegenverkehr als etwa 4,80 Meter. Oder wenn Lkw-Verkehr und Busverkehr ist 5,20 Meter. Was bauen wir aber? Wir bauen 7,50 Meter breite Fahrbahnen. Was passiert? Der Autofahrer fährt dann zu schnell, da stellen wir die Schilder hin, die stehen aber nicht überall, die stehen nur einmal. Die Fahrbahn ist aber überall vorhanden. Das heißt, die Fahrbahn erzählt dem Autofahrer, du kannst eigentlich viel schneller fahren. Und der Motor außerdem, das kommt noch dazu. Das heißt, die Motorkraft führt dazu, dass er einfach beschleunigt und dann wird er bestraft. Und dann führt sich der Autofahrer natürlich ungerecht bestraft, weil er sozusagen in einem Umfeld unterwegs ist, das ihn dazu verleitet, schnell zu fahren. Und er beginnt dann sozusagen, sich gegen seinen eigentlichen inneren Antrieb vom Motor und von ihm zu wehren. Und da haben wir die bekannten Probleme. Das heißt, erstens verbrauchen wir unheimlich viel Platz für die Fahrbahnen. Und zweitens verleiten wir die Autofahrer zum Schnellfahren. Und drittens bringen wir Menschen um. Und viertens erzeugen wir Abgase und Lärm. Das heißt, wenn ich das logisch entschlüssele, ist das eine vielfache negative Wirkung, einfach aus dem alten Prinzip, wir wenden diese Richtlinien an. Es hat dann in Österreich ungefähr 15 Jahre lang gedauert, bis man dazu gekommen ist, die Richtlinien für die Ortsgebiete zu verändern. Statt auf 5,20 Meter oder 5 Meter hat man dann 6,50 Meter statt 7,50 Meter gemacht. Ich war dann bei Ihnen im Ausschuss, im Bundesministerium für Wohnbau oder Wohnen und Siedlungswesen oder wie das hieß damals, mit Herrn Nehler, mit Heiner Monheim, den Sie auch vielleicht kennen, haben wir damals versucht, weil das im Verkehrsministerium war das nicht möglich, haben wir dann versucht, über dieses Wohnbauministerium, glaube ich, hieß es, diese Erschließungsrichtlinie für innerstädtische Straßen zu machen, wo wir dann diese neuen Breiten untergebracht haben im Endeffekt. Also so hat diese Geschichte begonnen und hat sich dann fortgesetzt in den 70er Jahren. 1974 hat Walter seine Dissertation veröffentlicht über die Einschätzung der Fußwegzeit im Vergleich zur Fahrzeit. Und zwar hat er in Bielefeld die Fahrgäste der dortigen Busbetriebe befragt, wie lange schätzen sie ist die Fußwegzeit an ihrer gesamten Reisezeit. Und die Leute haben Prozentwerte angegeben. Und dann hat er die Leute auch gefragt, wo sind sie hergekommen, wo sind sie eingestiegen, wo steigen sie aus und wo gehen sie hin. Also konnte er die Wege auch messen. Und dann hat er diese gemessenen Wege mit einer durchschnittlichen Fahrgeschwindigkeit berechnet. Also er hat einen Prozentwert der Schätzung gehabt und einen Prozentwert der Berechnung. Das eine war aus objektiven Werten, das andere war der subjektive Einschätzung. Würde man nun die Länge der Fußwege in Abhängigkeit von den Schätzungen im Vergleich zu den Messungen auftragen, dann müsste das Verhältnis von geschätzter Zeit, Fußwegzeit, im Verhältnis zur Fahrzeit zu gemessenem Verhältnis nicht mehr 1 sein. Logischerweise, weil eine Minute ist immer eine Minute. Das heißt, der Erwartungswert würde hier liegen, unabhängig vom Fußweg, bleibt eine Minute. Aber siehe da, das war nicht der Fall. Je länger der Fußweg war, umso mehr wurde die Minute Fußwegzeit im Vergleich zur Minute Fahrzeit überschätzt. Und zwar exponentiell, also von Ihnen aus betrachtet, exponentiell bedeutet, dass die Überschätzung so hinaufgeht. Also 1 wäre so, exponentiell schaut so aus. Das heißt, ein Fußweg von etwa 400 Metern wird etwa so lang, wenn ich das in Zeit umrechne, wird etwa so empfunden wie ein vierfacher Fußweg in der Zeit umgerechnet. Das heißt, die Fußwegminute zählt umso mehr, je länger sie ist. Klar? Im Vergleich zur Fahrzeit. So. Walter hat zum Glück daraus den Reziprokwert berechnet und diese Funktion auch dargestellt. Der Reziprokwert heißt, von Ihnen aus betrachtet, ein kurzer Fußweg wird zu 100% akzeptiert. Klar, ist ja kurz. Wird der Fußweg länger, dann sinkt die Akzeptanz nach dieser Funktion herunter. Bei 500 Meter haben Sie nur mehr ungefähr 10% Akzeptanz, wenn Sie eine Möglichkeit haben, diesen Weg zu vermeiden oder ein anderes Verkehrsmittel zu wählen. Das ist die Fußwegakzeptanz. Das hat Walter veröffentlicht und damit auch nachgewiesen damals, dass die allgemeinen städtebaulichen Modelle, mit denen man die Einzugsgebiete von Haltestellen rechnet, falsch sind. Weil die Architekten und die Städteplaner nehmen an, 300 Meter Einzugsgebiet oder 500 Meter Einzugsgebiet, an der Peripherie werden 800 Meter Einzugsgebiet genommen, im Zentrum 300 Meter, das finden Sie in alten Lehrbüchern, als ob die Leute in der Peripherie lieber gehen würden als im Stadtzentrum, also völlig absurd. Ja, aber so schauen die Lehrbücher aus. Ne? Und dann hat Walter eben diese Einzugsbereiche berechnet und festgestellt, nur ein Bruchteil der Leute, von denen man angenommen hat, sie benutzen den öffentlichen Verkehr, Da kommen noch andere Faktoren dazu, die sind aber im Augenblick nicht wichtig. Das fiel mir damals auf, aber was mich in dem Zusammenhang vor allem interessiert hat, war diese komische mathematische Funktion, eine negative E-Potenz, die da heruntergeht. Die kannte ich nämlich schon. Die ist schon viel älter im Verkehrswesen bekannt gewesen, aus meinem sonstigen Job, den ich mache. Ich bin auch Bienenzüchter. Und Karl von Frisch hat ja in den 40er Jahren die Sprache der Bienen entschlüsselt. Und als Information für die Entfernungen geben die Bienen Schwänzeltänze an. Sie haben ja ein Bienenmuseum, bei Ihnen nicht, nein, in Weimar ist ein super Bienenmuseum. Habe ich seinerzeit mich bemüht, dass es nicht geschlossen wird. Ich habe die Umwelttage in Weimar jahrelang geleitet. Und habe den Bürgermeister damals unter Druck gesetzt in der Öffentlichkeit. Also Bienen geben die Entfernungen zu Hause über Schwänzeltänze an. Das heißt, sie tanzen auf der Wabe in dieser Form und dann machen sie so einen Bogen, dann tanzen sie wieder, machen sie so einen Bogen, so eine Achterschleife. Und der Winkel dieser Richtung dieser Achterschleife gibt den Winkel zum Sonnenstand an. Und die Frequenz dieser Schwänzeltänze gibt an, wie weit die Futterstelle entfernt ist. Das heißt, wenn die Futterstelle sehr nah ist, tanzen sie sehr schnell. Und wenn die Futterstelle weiter weg ist, na, dann tanzen sie eben langsam. Also es zieht sich dann. Ne? Und das ist genau eine negative E-Potenz. Das heißt, die hatte nun eine mathematische Funktion aus der Bienenforschung und eine mathematische Funktion aus der Menschenbeobachtung und Analyse. Wir haben das dann in Wien auch mit Diplomarbeiten untersucht. Ich habe dann eine Theorie daraus gemacht und dann hat es mich interessiert. Da habe ich gedacht, der Mensch ist ja nicht so einfach wie die Biene. Bei der Biene hat Frisch dann einen sehr interessanten Versuch gemacht. Er hat die Bienen gezwungen, durch einen Kanal zu marschieren und hat am Ende des Kanals gefüttert. Und dann hat er beobachtet, was sie erzählen, wenn sie heimkommen. Also sie konnten nicht fliegen, sondern mussten krabbeln. Und die Bienen, der Kanal war kurz, die Bienen sind heimgekrabbelt. Übrigens, das ist noch wichtig, Frisch hat damals beobachtet, bis 80 Meter Entfernung machen die Bienen einen Rundtanz, geben keine Richtung an. Das heißt, sie sagen zu Hause, pass auf, fliege einmal um den Stock, du findest es schon. Wenn die Entfernung aber 80 Meter überschreitet, dann geben sie immer präzise den Winkel an. Und dann muss man auch die Richtung genau wissen. Und Frisch hat dann diesen Kanal dann eben gebaut und hat beobachtet, was die Bienen machen. Und die sind heimmarschiert, haben einen Rundtanz aufgeführt, ist ja klar, war nicht weit. Und dann hat er den Kanal länger gemacht, immer länger. Und als der Kanal ungefähr 4 Meter lang war, das hat er mit seinen Mitarbeitern 56 gemacht, sind die Bienen plötzlich heimmarschiert und haben zu Hause einen Schwänzeltanz gezeigt. Das heißt, sie haben zu Hause erzählt, sie sind 80 Meter weit geflogen, was ja gelogen ist. Sie sind ja nur 4 Meter weit gegangen. Aber Frisch hat den Inhalt dieser Information entschlüsseln können. Der Inhalt dieser Information war der körpereigene Energieverbrauch. Das heißt, die Bienen geben zu Hause an, pass auf, du musst so viel Honig als Energie, weil sie beziehen ihre gesamte Energie aus dem Zucker. So viel Energie tanken, damit du diese Entfernung bis zur nächsten Tankstelle überbrückst. Dort hast du wieder eine Tankstelle und dort kannst du wieder auftanken und dann fliegst du mit dem heim, was übrig bleibt, ist unser Honig. Da ist mir dann bei mir dann klar geworden, was sich hier bei uns abspielt. Das heißt, hier sind Prozesse der Körperenergieverrechnung am Werke. Und Körperenergieverrechnung ist eine sehr interessante und wichtige Geschichte, weil sie steuert alles. In der Evolution ist das die älteste Evolutionsschicht. Alle anderen Evolutionsschichten hängen von der Körperenergie ab. Alles, bis hinauf. Alles wird gesteuert. Bis zur Liebe, bis zur Zuneigung und so weiter. Nur oben heißt die Energie halt anders, die heißt dann Geld und ähnliches. Aber Tatsache ist, dass diese Körperenergie, wenn die auf dieser Ebene zugreift, dann ändert sich sehr viel. Das habe ich damals erkannt. Und ich habe dann in die Ergonomie-Kiste gegriffen, die ist ja voll mit wunderbaren Sachen. Die kann man dann alle hernehmen und in der Mathematik verwenden und siehe da, das kann man wunderbar reproduzieren. Das heißt, der Mensch braucht, wenn er mit dem Auto fährt, pro Zeiteinheit ungefähr die Hälfte der Körperenergie eines langsamen Fußgängers. Oder ein Sechstel der Körperenergie des schnell getriebenen Fußgängers. Und jetzt können Sie sich vorstellen, was sich da abspielt im Hirn. Der Mensch sitzt in das Auto, er hat das Gefühl, die Hälfte der Körperenergie. Und wenn er fährt, betätigt er das Pedal und alle Sensoren, Sie dürfen nicht vergessen, unser Großhirn ist ein ziemlich miserables Organ. Das ist erst in den letzten 10 Millionen Jahren zu dem geworden, was es ist, also ziemlich schlecht. Es ist im Dunkeln, gut klimatisiert, in einer feuchten Umgebung. Hat aber relativ gemessen an der technischen Umwelt ziemlich miserable Rezeptoren. Das heißt, von den Ohren gehen die Informationen sehr schnell ins Großhirn, von den Augen geht es nicht so schnell. Also diese die Ausstattung ist nicht besonders gut, aber das Großhirn ist unheimlich leistungsfähig. Das ist eine ganz blöde Geschichte, wir haben ein unheimlich leistungsfähiges Großhirn, aber miserable sozusagen Wahrnehmungen der Außenwelt. Und das ist eine ganz blöde Sache und jetzt können Sie sich vorstellen, was sich da abspielt. Immer wenn Sie etwas tun, wenn ich die Hand bewege, wird im Großhirn gefragt, wie viel Energie brauchst du dafür? Da geht es immer an den zentralen Regler der Energie in meinem Körper, sonst kann ich keine Bewegung machen. Läuft alles im Unterbewusstsein wunderbar ab. Auch wenn ich spreche, alles. So, und jetzt sitze ich im Auto und von innen wird mir gemeldet, super, du brauchst nur die Hälfte der Körperenergie und von außen sehe ich bin ja wahnsinnig schnell. Ich bin 20 Mal schneller als ein Auto, als ein Fußgänger. Bei der Hälfte der Körperenergie. Und jetzt können Sie sich vorstellen, welche Rückkopplung hier passiert. Passiert eine positive Rückkopplung. Und außerdem werde ich noch bewundert. Das heißt, das Auto greift in unseren Energie- und Informationshaushalt ein. Das habe ich aber erst sehr spät verstanden. Ich hatte alle diese Dinge schon aufgedröselt, auch für den Städtebau. Die Strukturen sind ja alle falsch, wie sie draußen sind, erkannt und so weiter. Und dann luden mich, wie gesagt, diese Mediziner ein. Und gleichzeitig, wie gesagt, durch einen glücklichen Zufall, hatten wir auch diese Veranstaltung mit der Akademie der Wissenschaft, mit unseren Genforschern. Und die haben mir einen Blick eröffnet in die Zellstrukturen höherer Wesen, Lebewesen. Und die Zellstrukturen sind ja unglaublich. Also eine Zelle ist ein Staat. Sie hat ihre eigene Energieversorgung, ihre Informationssysteme, Abwehrsysteme, Bibliotheken und so weiter und so fort. Sie dürfen nicht vergessen, wenn Sie irgendeine ansteckende Krankheit haben oder irgendetwas oder Krankheit überhaupt haben oder sonst irgendwas, merken sich ja die Zellen alle diese ganzen Geschichten ihr Leben lang. Das heißt, die Zelle ist wie ein Staat. Und dann diese ganze Virusgeschichte, die war bei mir schon irgendwie schwanger. Und plötzlich beginnt so eine Zelle, wenn sie, wie es so schön heißt in der Medizin, vom Virus befallen wird, nicht mehr die DNA des Organismus, wo sie eine bestimmte Funktion zu erfüllen hat, zu replizieren, sondern macht super DNA und RNA vom Virus. Und das heißt immer, die Zelle, das Virus koppelt dann die Zelle an, wird dann von außen Hülle, je nachdem, wie hart vom Virus es ist, entfernt, dringt in die Zelle ein und dann beginnt die Zelle plötzlich nicht mehr das zu machen, was sie eigentlich machen sollte, sondern macht Grippeviren. Und das schüttet sie dann aus. Ne? Und überzeugt andere Zellen, dass sie das auch tun. Nur im Laufe der Evolution hat natürlich der Körper gelernt, mit diesen Burschen fertig zu werden und erhöht dann die Temperatur, damit diese Viren eben nicht mehr sich weiter vermehren können. Oder es gibt natürlich auch ganz gefährliche Viren, die den Organismus und den Wirt natürlich sehr schnell umbringen. Das heißt, was macht das Virus? Das Virus koppelt an, dringt in die Zelle ein und ändert den Haushalt im Informationssystem und im Energiesystem. Und das ist genau das Gleiche, das ich zunächst einmal für den Autofahrer vermutet habe. Und das war falsch. Das habe ich auch vorgetragen bei den Medizinern. Es saßen immerhin 600 Mediziner und viele Professoren darunter. Die haben das kritiklos akzeptiert. Aber es war trotzdem falsch. erst beim Schreiben des Buches bin ich auf diesen Widerspruch gestoßen, weil ich dachte, das kann es nicht sein. Ich habe dann, mein Bruder, der Biologe ist, hat mir dann ein Buch geschenkt von Professor Wieser, Geist und Genom. Und Professor Wieser hat diese Geschichte sehr gut verständlich dargestellt. Das Genom ist das, was wir als sogenannten inneren Schweinehund bezeichnen. Das ist diese rücksichtslose alte Struktur in uns, die noch nicht von den Sozialleistungen und kulturellen Leistungen des Großhirns überformt ist. Das ist das, was bei uns so im Unterbewusstsein agiert. Und dieses Genom steht ja permanent im Kampf mit dem Großhirn. Ne? Also das Genom würde zum Beispiel bei manchen Auseinandersetzungen die Hand ausgleiten lassen oder das Messer oder sonst irgendetwas. Das passiert ja heute leider immer wieder. Das heißt, das ist der sogenannte innere Schweinehund, der so aus den tiefen Evolutionsschichten herauskommt, der nichts anderes will als überleben und alles andere vernichten. Das ist eine ganz brutale Geschichte. Und der Geist und das Großhirn kontrollieren diesen Burschen da drinnen. Und nun hat das Genom das Auto zur Verfügung. Und das Auto greift ganz tief im Genom ein. Und das Hirn ist stolz drauf. Und jetzt entsteht diese grauenhafte Verbindung von Genom mit dem Auto. Und das Hirn wird natürlich sehr viel schwächer, weil es evolutionär viel später ist. In jede beliebige Richtung manipuliert. Das heißt, wenn das Auto zunächst die führenden Leute in einem Staat befällt, dann beginnen die RNA des Autos zu replizieren. Das ist das, was wir draußen sehen. Und dann beginnen natürlich alle anderen auch, sich in diesen Prozess einzuschalten. Und dann tauchen natürlich so Leute, wie Sie sind, auf, die doch eine Überhang und Kraft des Großhirns haben. Und diesen inneren Schweinehund, der ja nun offiziell im Verkehrsministerium festgeschrieben ist, und in der Politik versuchen zu bändigen. Das ist eine unglaublich schwierige kulturhistorische Aufgabe, vor der wir stehen, weil dieses Genom natürlich sich mit aller Gewalt dagegen wehrt. Und das Problem ist natürlich, der Autofahrer unterscheidet sich ja vom Menschen viel mehr als alle Insekten. Weil Insekten gemeinsam mit uns als Menschen, Zweibeiner, aus eigener Körperkraft ihre gesamte physische Mobilität erledigen müssen. Der Autofahrer nicht. Es gibt deshalb auch keine Insekten, die sich in einem natürlichen Umfeld so schnell bewegen, dass sie sich selbst töten. Die Autofahrer tun das. Es gibt keine Insekten, die aus eigener Bequemlichkeit den Lebensraum ihrer Nachkommen zerstören. Schauen Sie sich das draußen an. Ist das der Lebensraum von Menschen? Ich habe die größte Schwierigkeit bei meinen Studenten, denen klarzumachen, wie ein Lebensraum in einer Siedlung ausschauen muss. Ich hatte das Glück, in einem autofreien Umfeld aufzuwachsen. Ich bin in einem Dorf, in einem Kärntner Dorf aufgewachsen. Da gab es keine Autos. Ich war bedroht von den Naturgefahren. Bei uns sind die Leute abgestürzt von den Felsen oder von den Bäumen oder in den Bach ertrunken und so weiter. Aber dazu sind wir evolutionär ganz gut ausgestattet. Aber um dein Auto ist fast niemand gekommen damals. Heute, das ist ja kein Lebensraum mehr. Und wenn Sie sich nun die sozialwissenschaftlichen Forschungen anschauen, wie viele Freunde hat man auf der anderen Straßenseite, wenn kein Verkehr ist, Autoverkehr, und wie viele hat man, wenn der Autoverkehr beginnt. Und da stellt man fest, das nimmt nach einer Exponentialfunktion ab. Das heißt, das soziale Netz der Siedlungen wird zerstört, genauso wie ein Virus einen Organismus zerstört. Und dann tauchen natürlich noch die anderen Phänomene auf, die ich so zwischendurch entdeckt habe, dass es keine Mobilitätswachstum gibt im Verkehrswesen, wie Sie wissen, nehme ich an, das kennen Sie ja. Also das traditionelle Verkehrswesen bezeichnet ja Mobilität die Zunahme des Autofahrens. Das ist ja nicht Mobilität, das ist eine völlig zwecklose Mobilitätsform. Weil jede Bewegung, die wir physisch machen, geht auf einen Mangel zurück am Ort. Wenn ich keinen Mangel am Ort habe, muss ich irgendwo anders hingehen, diesen Mangel zu kompensieren. Das kann man jetzt negativ als Mangel betrachten oder positiv als Erlebnis oder Interesse oder Urlaub oder sonst irgendetwas. Das heißt, das ist genau das Gleiche. Oder ich kann irgendetwas zu kaufen versuchen, wenn ich unglücklich bin. Ne? Einem glücklichen Menschen können Sie nichts verkaufen. Eine wichtige Geschichte. Das heißt, jede Mobilität, jede physische Mobilität, und zwar wird im Verkehrswesen nur physische Mobilität außer Haus gezählt, nicht im Haus. Wenn Sie die physische Mobilität außer Haus betrachten, dann hängt an jeder Bewegung, die Sie sehen, irgendein Zweck dran. Zur Arbeit, zum Einkaufen, Ausbildung, Freizeitaktivitäten, Dienstleistungen, dann ist aus. Mehr gibt es nicht. Was haben die Menschen gemacht, als sie noch keine Autos hatten? Die hätten ja nach traditioneller Verkehrsauffassung nicht mobil sein dürfen. Das heißt, die Bilder ihrer Großeltern, wenn ich muss man schon sagen, Urgroßeltern, müssten so ähnlich ausschauen wie Pflanzen. Ne? Die waren ja nicht mobil. Aber wenn Sie die betrachten, wenn Sie feststellen, die schauen aus wie Menschen. Die waren äußerst mobil. Und wenn Sie so ein bisschen in die Genealogie der Familien hineinschauen, wenn Sie feststellen, aus welchen Gegenden die alle zusammengekommen sind. Das heißt, so wird im Verkehrswesen agiert, nach wie vor, und so wird nach wie vor gelehrt. An euren Universitäten, an unserer Universität, mit Ausnahme meines Institutes. Wenn Sie nun den Weg mit dem Zweck koppeln, dann stellen Sie fest, wenn ein Zweck mit einem Verkehrsmittel erfüllt wird, kann er nicht gleichzeitig mit dem anderen Verkehrsmittel erfüllt werden, oder? Man kann nicht gleichzeitig mit dem Auto zur Arbeit fahren und gleichzeitig zu Fuß zur Arbeit gehen, das geht ja nicht. Das heißt, das Wachstum der Mobilität, das in der Politik in den Köpfen existiert, ist das Ergebnis einer Virusinfektion. Weil das Virus Verkehr und Mobilität auf das Auto koppelt und alles andere ausblendet. Wenn ich nicht vom Virus infiziert bin und ein normales schwänzliches Hirn habe, dann stelle ich fest, das Wachstum dieser Mobilität geht auf Kosten des Wachstums der anderen Mobilität. Und jetzt ist es für die Planung natürlich sehr wichtig, zu wissen, was beeinflusst unser Verhalten, meine Damen und Herren. Was beeinflusst unser Verhalten? Eine sehr einfache Frage, ne? Fragen sind immer sehr einfach, nur die Antworten sind immer blöd, das weiß ich bei den Prüfungen. Ich stelle deshalb immer nur Fragen, von denen ich die Antworten weiß. Ja, auch ja. Allgemein, meine Damen und Herren, unser Verhalten wird immer von den Strukturen bestimmt. Immer von den Strukturen. Das heißt, wenn Sie Strukturen bauen, diese Strukturen außen sind ja nichts anderes als das Abbild der Reflexion, die Reflexion der inneren Strukturen der Planer, die das gemacht haben. Wenn der das nicht drinnen gehabt hätte, hätte er das nicht draußen gemacht. Und Sie sehen die Pathologie der Planer an den gebauten Strukturen. Also zum Beispiel eine Eiterbeule kann eine Brücke sein, nicht? Habe ich gehört. Ein pathologischer Zustand einer bestimmten Planergruppe und Politikergruppe. Das ist ein typischer pathologischer Zustand. Das heißt, bei mir müssen zum Beispiel die Studenten eine Stunde Erfahrungen mit einem Rollstuhl sammeln, seit 30 Jahren. Oder einen Kinderwagen. Benina, eine Stunde lang. Wir müssen ein Protokoll machen, es wird ihnen nichts angerechnet. Aber die Protokolle werden sehr genau geprüft. Sie können sie nicht in ein Kaffeehaus setzen und ein Protokoll erfinden. Das funktioniert nicht. Da sind meine Damen und Herren des Instituts viel zu gut darauf geschult. Das hat sehr viele Dinge bewirkt, verändert in der Zwischenzeit, weil es ist etwas völlig anderes, ein gutes Essen zu sich zu nehmen oder darüber zu reden. Und das muss man gemacht haben, damit man weiß, wovon man spricht. Eine ganz wichtige Sache, lasse ich niemanden durch, keiner darf zur Prüfung antreten. Das heißt, die gebauten Strukturen sind natürlich die stärksten. Strukturen sind ja nicht nur gebaute Strukturen, sondern Strukturen sind auch Rechtsstrukturen. Und eine der schlimmsten Rechtsstrukturen, die wir haben, ja, um wieder zurückzukommen zum Virus. Was heißt denn in der Virustherapie sozusagen erfolgreiche Virusbekämpfung? Die Mediziner und die Biologen sind draufgekommen, und die Pharmakologen sind draufgekommen, dass die erfolgreichste Virusbekämpfung das Ankoppeln verhindern soll. Das heißt, das ist die erfolgreichste Form. Da wird irgendetwas an der Zelle angebracht. Wenn das Virus kommt, sagt sie, kein Parkplatz. Und damit habe ich genau das gefunden, was ich schon jahrzehntelang vorher im Verkehrswesen entdeckt habe. Das heißt, die Lösung für die Verkehrsprobleme ist nicht der Fließverkehr. Das sind nur, ich würde sagen, Ignoranten, die im Fließverkehr Lösungen suchen, weil sie nicht wissen, wie Systeme funktionieren. Die Lösungen im Verkehrswesen und im Städtebau ist die Organisation des Parkplatzes. Das heißt, wenn ich will, dass der Mensch die Chance haben soll oder die Freiheit haben soll, zwischen dem öffentlichen Verkehr und dem Auto zu wählen, dann muss der Weg zum Auto und vom Auto mindestens genauso lang sein wie der Weg zur und von der Haltestelle. Wenn das nicht der Fall ist, haben Sie keine Chance als normaler Mensch. Weil wenn das Auto in der Nähe ist, wird Ihnen Ihr innerer Schweinehund, also die Kraft in Ihrem Körper, wird Ihnen sagen, du kannst doch nicht vorbeigehen, du bist ein Idiot, wenn du da vorbeigehst. Die anderen fahren auch und so weiter. Sie können dann die ganze Latte der Zivilisation und Kultur oder des Gegenteils vorgesetzt bekommen. Sie können als Einzelner herumlaufen und gegen das Auto wettern und dergleichen. Das hilft alles nicht. Die Strukturen muss man ändern. Wenn Sie die Strukturen ändern, dann entsteht ein völlig normales, anderes Verhalten. Nicht einmal ich fahre mehr in meinen Fußgängerzonen, die ich vielfach eingerichtet habe, mit dem Auto mehr. Ich habe außerdem kein Auto mehr, weil ich keine Zeit habe zum Autofahren. Das ist ja total verlorene Zeit. In dem Zusammenhang habe ich auch in den Ende der 80er Jahre, damals gab es diese Messgeräte, nicht, hat es mich interessiert. Ich bin einmal mit dem Auto, damals hatte ich noch eines, bin ich nach Wien gefahren, was ich selten, ich mache seit 72 fahre ich mit dem öffentlichen Verkehr und mit dem Fahrrad in Wien. Bin mit dem Auto hineingefahren und da stand ich so oder saß ich im Stau. Und da habe ich gedacht, das ist ja wirklich unglaublich, ich sitze da und atme diese Abgase ein. Und daneben fahre ich sonst einmal mit der U-Bahn vorbei. Und da dachte ich mir, miss einmal die Abgase im Auto, am Fahrrad, zu Fuß und im öffentlichen Verkehr. Und diese Messungen habe ich gemacht, sind auch veröffentlicht. Wenn Sie mit dem Auto eine halbe Stunde lang im normalen Berufsverkehr zur Arbeit fahren, dann haben Sie mehr Schadstoffe im Blut, als am Arbeitsplatz zulässig wäre. Das heißt, würde das Arbeitsinspektorat den Autoverkehr gesundheitlich prüfen, dann müsste es in alle halben Stunden einstellen. Das merken die Leute gar nicht, sondern was passiert mit den Leuten? Sie fahren mit dem Auto, sie kriegen die ganzen Abgase in die Lunge und dann ist Blut und dann beginnt die Blutwäsche. Nieren und Leber sind da voll beschäftigt und was hat der Mensch da für ein Bedürfnis? Er muss ist frei. Und was macht er? Er setzt ins Auto und fährt ist frei. Also Sie sehen, das hat nichts mehr mit Vernunft zu tun. Das ist eine absolute, einer der vielen Beweise für die Viruserkrankung. Ich schicke Ihnen noch eine schöne Geschichte, die ein Autoredakteur unlängst geschrieben hat. Wieder ein schöner Beweis für diese ganze Sache. Aber nun zurück zum Fahrrad. Sie sind ja, glaube ich, eine Radfahrradorganisation. Habe ich seinerzeit im Institut, ich habe das in Österreich, die Argus, gegründet und auch den VCÖ. Ich bin ein Vereinsgründer, aber ich bin kein Vereinsmeier. Ich kriege doch nicht mehr ganz tolle, ich kann mir dann Mitgliedsnummern aussuchen. Aber der Verein ist ja inzwischen ziemlich aktiv, sind lebendige Kinder. Und ich habe 1975, war ich einer von fünf Professoren, die das Verkehrskonzept in Wien gemacht haben. Die Stadt Wien hat eine sehr alte Tradition, Verkehrskonzepte zu machen, und zwar von Leuten, die später keine Projekte machen. Das heißt, Verkehrskonzepte sollen nur von jenen gemacht werden, die später nicht Interesse haben, an Projekten Geschäfte zu machen. Das ist ganz wichtig. Weil wenn Sie das an Consultings übergeben, dann machen Consultings eben Verkehrskonzepte, wo Sie die nächsten 40 Jahre gut leben können. Und ich war damals einer von fünf Professoren und ich hatte so den ganzen Mist zu planen. Ich war der Jüngste damals, ich bin gerade Professor geworden. Und die anderen, die etabliert waren, haben sie natürlich die Kuchenstücke, die Rosinen herausgeklappt und ich habe mit dem Zeug fertig werden müssen, das keiner wollte. Das waren die Fußgänger, das waren die Radfahrer, die gab es damals überhaupt nicht. Das war der öffentliche Verkehr an der Oberfläche, also in Wien die Straßenbahnen, die damals einstellungsgefährdet waren oder zum Teil eingestellt wurden. Und das war der Parkraum, den wollte keiner angreifen. Diese Dinge habe ich dann gemacht, diese hatte ich, aber der Radverkehr, von dem wollte niemand etwas wissen. Ich habe aber darauf bestanden, dass der Radverkehr, Wien hatte keinen Radverkehr praktisch. Ich fuhr zwar immer schon mit dem Fahrrad, aber ich war jahrzehntelang wahrscheinlich der Einzige, der mit dem Fahrrad gefahren ist. Man hat mich sogar von hinten erkannt im Winter, weil die beim Autoclub angerufen haben, dass der Knoflacher den Verkehr aufhält, weil der Winter fährt auf der Fahrbahn. Also können Sie mich nur von hinten gesehen haben. Und ich habe in anderen Städten, in Klagenfurt habe ich schon die Fußgängerzone gemacht und dann auch den Radverkehr logischerweise. Aber wir hatten für den Radverkehr nichts gemacht, nur als die Fußgängerzone erweitert wurde, war plötzlich eine Menge Radverkehr in der Stadt. Ich habe das damals nicht gewusst. Heute weiß ich natürlich, warum das passiert. Wir haben einfach den Autoverkehr ausgesperrt und der Radfahrer hat einfach ein günstigeres Raumzeitverhältnis gehabt. Das heißt, ohne dass wir viel für den Radverkehr gemacht haben, waren viele Radfahrer da, weil sie sich drauf gekommen sind, mit dem Rad kann man in Klagenfurt viel besser fahren, jetzt eine total flache Stadt. Und dann ging ich zum zuständigen Stadtrat. Das war damals ein Professorenkollege von der Raumplanung, der auch parteipolitisch aktiv war. Und hat gesagt, Herr Stadtrat, wir müssen den Radverkehr, ja, Verkehrskonzept der 70er Jahre, muss der Rad. Und hat gesagt, was wollen Sie mit dem Radverkehr? Ich bin im Krieg von Wien nach Prag mit Vorarl gefahren, das hat mir gereicht. mir nicht. Und hat gesagt, ich mache keinen Radverkehr. Ich habe mich dann ich habe Berater des Verkehrsministers mehrere Jahre, und da kannte ich vom Parlamentarischen Unterausschuss einen Parlamentarier, der den ARBÖ, das ist der österreichische Rad- und Motorradclub, heute ist er total Autoclub geworden, aber seine Wurzeln sind im Radverkehr. Und den habe ich, das war ein älterer Herr, den habe ich damals angesprochen, habe ich gesagt, die Wiener sind ja verrückt, wir müssen einen Radverkehr machen. Hat er gesagt, ja, gute Idee. Ich bin ja seinerzeit mit einer Frau sogar nach Holland mit dem Fahrrad gefahren. Der kam noch aus den 20er, 30er Jahren. Der hat damals noch normale Fernreisen mit dem Fahrrad gemacht, wie ich es auch noch als Kind gemacht habe. Wir sind öfters mit dem Fahrrad nach Italien oder Bergsteigen zum Beispiel. Ich bin Bergsteigen mit dem Fahrrad gefahren. Eine unangenehme Geschichte, muss ich Ihnen sagen, weil ganz andere Muskeln beansprucht werden. Also ist ja furchtbar, man fährt mit dem Fahrrad, was weiß ich, 20 Kilometer zu einem Berg und dann muss man plötzlich gehen. Ne? Es ist die ersten 30 Minuten ist das schrecklich, bis sich der Muskelapparat umgestellt hat. Ungefähr so wie beim Langlaufen und Alpin-Skilaufen mit zwei verschiedenen Paar Schuhe. Ja, und der hat dann dafür gesorgt, dass ich den Radverkehr einen kleinen Auftrag bekommen habe. Wir haben dann ungefähr 700 oder 800 Kilometer abgeradelt, weil Radverkehrsplanung kann man nur machen, wenn man fährt. Ich kann die Radverkehrsplanung vom grünen Tisch aus machen. Und wir haben einen ersten Entwurf gemacht für 620 Kilometer Radwege. Und dieser Entwurf ist dann versandet in der Stadtverwaltung. Und dann kam ein Bürgermeister Zilk zur Macht. Den kannte ich, der war Wissenschaftsminister oder Bildungsminister und dann war er auch Ombudsmann bei der Kronenzeitung. Das ist die furchtbare Zeitung, aber die mächtigste Zeitung in Österreich. Und immer wenn er Verkehrsfragen hatte, hat er mich angerufen. Oder er hat gesagt, eine tiefe Stimme, oder Knoflacher, was sagst du dazu? Und dann hat er rief an mich an, als er Bürgermeister wurde, hat er gesagt, Knoflacher, ich bin jetzt Bürgermeister, habe ich gesagt, ich habe es gelesen. Und er hat gesagt, was machen wir im Verkehr? Habe ich gesagt, da liegt ein Radverkehrskonzept von mir, neben anderen Dingen auch, ich habe mit ihm sehr viele Sachen gemacht, aber unter anderem habe ich gesagt, ja, hat er gesagt, gute Idee, ich wohne in den ersten Bezirk, kann mich vor allem in die Arbeit fahren. Und so entstand in Wien der Radverkehr. Und da hat sich, wie es halt üblich ist in Wien, einer der Beamten, der Bürgermeister hat bestimmte Bars aufgesucht und hat er sich zum Bürgermeister hingestellt. So macht man eben Karriere in der Verwaltung. Einer der Beamten hingestellt, dem hat mir erzählt, die Hand auf die Schulter gelegt und hat gesagt, Glaser hieß dieser Mann, magst du den Radverkehr? Gab dem ein Ressort und Geld. Und dieser Glaser hatte mit dem Radverkehr überhaupt nichts am Hut. Jetzt hat er plötzlich ein Budget und hat Radverkehr am Hals. Der hat wahrscheinlich ganz was anderes haben wollen. Daraus entstanden in Wien die mit Kleinsteinpflastern gepflasterten Radwege. Ich habe sie bei Ihnen auch genossen, ist ja, aber unsere sind diese mit den Betonpflastersteinen, aber abgefassten. Also Radwege, ja, haben sie auch. Radwege sollten ja durchgehend asphaltiert sein. Und wir haben asphaltierte Gehsteige und daneben einen Teil. Sie können sich vorstellen, wie die Geschichte dann ausgeht. Die Fußgänger zieht es wie die Mücken zum Licht auf die gepflasterten Teile und damit erzeugen sie Konflikte. Ne? Aber zum Glück war dieser Glaser dann doch irgendwann einmal bereit, die Bäder der Stadt Wien zu übernehmen. Man hat ihn dann in die Bäderabteilung gebracht und einer meiner Hifis am Institut ist in der Zwischenzeit Radwegekoordinator und wir haben, glaube ich, 1200 Kilometer Radwege in Wien. Wien, werden Sie vielleicht gelesen haben, so in den internationalen Radfahrpostillen, wird ganz gut bewertet, ist nicht so schlecht. Also wie gesagt, so ist diese Geschichte entstanden in der Praxis. Wie gesagt, die Frage, wie kommt man diesen Virus los, wir müssen die Backraumorganisation ändern. Alles, was sich im Fließverkehr abspielt, was wir für den Radverkehr tun und so weiter, sind alles nur Symptombehandlungen. Wir müssen am Ausgangspunkt des Weges faire Verhältnisse, zumindest zwischen öffentlichem Verkehr und dem Autoverkehr, weil die haben beide externe Energie für ihre Fortbewegung und bewegen sich ungefähr im gleichen Geschwindigkeitsregime in der Stadt, herstellen. Das heißt, wir müssen die Oberfläche freimachen von Autos. Und die Autos müssen zumindest genauso weit entfernt abgestellt werden, in Garagen oder meinetwegen außerhalb der Stadt, wo man mit dem öffentlichen Verkehr hinkommt, wie die Haltestellen des öffentlichen Verkehrs. Das ist die Mindestbedingung. Das wäre die bauliche Struktur. Damit lösen wir eine Menge Dinge, weil im Verkehrswesen entsteht ja auch keine Zeiteinsparung durch Geschwindigkeiten. Sondern wenn Sie im Verkehrswesen die Geschwindigkeiten steigern, ändern Sie die Strukturen. Das heißt, mit den Geschwindigkeiten des Autos haben wir die ganze Nahversorgung zerstört, die vielen Arbeitsplätze in der Nähe und alles ist zentralisiert. Das heißt, das Auto ist ein Produkt der Konzerne, das für die Konzerne die Nahversorgung zerstört und die lokalen Arbeitsplätze vernichtet und die Menschen ausliefert den Konzernen. Wenn Sie im Auto sitzen, sind Sie ja permanent sozusagen an der Strippe der Konzerne. Es rinnt permanent Geld in die Konzernkassen. Jeder Zentimeter, den Sie mit dem Auto zurücklegen, ist ein Beitrag zur Stärkung der Konzerne. Wenn Sie mit dem Rad fahren, stärken Sie keine Konzerne, solange der Radverkehr nicht von Konzernen beherrscht wird. Das heißt, das ist eine Art von Hilflosigkeit. Das macht auch das Virus mit dem Wirt. Das versucht, den Wirt zu kontrollieren, logischerweise. Das heißt, wenn Sie das Auto wegbringen, binden Sie Zeit in der Nähe. Und Zeit, meine Damen und Herren, ist bei lebendigen Organismen Energie. Jede Sekunde Ihres Lebens braucht Energie, um den Körper in Ordnung zu halten. Sonst geht es nicht. Das heißt, wenn Sie Zeit in der Nähe binden, dann binden Sie Energie in der Nähe und Energie heißt in der Wirtschaft Geld. Und Sie binden Geld in der Nähe. Und wenn Sie Geld in der Nähe binden, dann beginnt der Organismus wieder zu leben. Das heißt, wenn Sie das Virus herausnehmen, beginnt die Zelle wieder die DNA der Stadt zu flechten. Und damit entsteht eine lebendige Stadt. Das ist genau die gleiche Therapie wie bei der Grippe. Nur leider können wir keine Antibiotika verabreichen für diese ganze Geschichte. Das heißt, hier muss das Großhirn sich entsprechend im Laufe der Zeit, was natürlich sehr lange dauert leider, gegen den inneren Schweinehund der Verantwortlichen durchsetzen und vor allem gegen den inneren Schweinehund der Professoren, die das nicht begriffen haben. Das ist nämlich sehr schwierig, wie Sie sehen. Sie dürfen nicht vergessen, ein normaler Verkehrsingenieur kommt aus dem Bauingenieurwesen, aus der Geografie oder sonst irgendwoher. Der hat keine Ahnung von Evolutionsgeschichte, Evolutionstheorie. Die hat keine Ahnung von den Rückkopplungseffekten, nicht linear, die er mathematisch beherrscht. Und jetzt pfuscht er an diesen Symptomen herum. Und das heißt dann Verkehrspolitik. Das ist die Problematik. Ist aber nicht unähnlich der Situation der Medizin. Wenn Sie zurückdenken, hat die Medizin ja alle möglichen Ursachen vermutet, bei der Pest oder bei anderen Krankheiten. Das war der Atem und ähnliche Geschichten. Heute wissen wir, das sind sehr häufig die Viren. Oder Bakterien und ähnliche Geschichten. Allerdings, die Viren haben natürlich eine andere Eigenschaft auch, sie können resistent werden. Und E-Mobilität ist ein typischer Versuch einer Resistenzerhöhung. Ganz ein klarer Fall. Das ist eine typische Sache der Resistenz. Virus bleibt voll erhalten, aber er ist resistent gegen das Ausmerzen. Also der wird sich wehren, logischerweise, und ist sehr gut organisiert. Der hat die Autoindustrie, Zugang zu Bundeskanzler und Innen, und dergleichen. Also das ist die Problematik, vor der wir im Wesentlichen stehen, aber wir kennen die Sache recht gut. Wir müssen auch die finanzielle Struktur ändern. Das heißt, derjenige, der zu Hause oder auf der Straße parkt, muss mehr zahlen. Entsprechend dieser Funktion, die ich Ihnen gezeigt habe, wenn ich zu Hause parke, zahle ich diese Länge. Und wenn ich entsprechend weiter weg parke, zahle ich diese Länge. Und die Einheit für die Bezahlung ist die Jahreskarte des öffentlichen Verkehrs für Autofahrer. Das heißt, wenn ein Autofahrer, nehmen wir an, eine Haltestelle in Entfernung von 300 Metern hat, dann zahlt er eine Jahreskarte des öffentlichen Verkehrs, die bekommt er auch und die Parkgebühr, die er dort zu entrichten hat. Wenn er aber das Auto zu Hause stehen hat, dann zahlt er 5 Jahreskarten, bekommt nur eine. Das ist ein unheimlich hilfreiches Instrument, um die Umstrukturierung zu erzeugen und den Virus aus den gefährlichen Bereichen herauszubringen. Das heißt, diese Finanzstruktur muss geändert werden und eine zweite Struktur muss geändert werden, wo die EU leider in die Suppe spuckt, dass in der Stadt oder in der Verwaltung diejenigen, die für den öffentlichen Verkehr verantwortlich sind, auch verantwortlich sein müssen für das Parken. Weil über die Steuerung des Parkens kann ich die Wirtschaft des öffentlichen Verkehrs in Ordnung bringen. Und die bekommen keine Zuschüsse. Er bekommt nur die Auflage, dass der öffentliche Verkehr alle 10 Minuten pünktlich fahren muss und bestens organisiert sein muss. Und das Geld muss er sich beim Parkraum holen. So ein Beispiel aus meiner eigenen Praxis, eine kleine Stadt. Wir haben dort sehr große Fußgängerzone gemacht, Eisenstadt. Öffentlicher Verkehr, die Stadt ist zu klein, es sind nur 10.000 Einwohner. Es war dann die Frage, ob man einen Citybus einrichtet oder nicht. Wir haben das durchkalkuliert, sind aber dann abgekommen von der Geschichte und haben Taxi, Rufbus, also City-Taxi-Systeme eingerichtet, wo man mit, ich glaube, 2,20 Euro einen Fahrschein kauft und da kann man allein oder zu viert fahren. Und am Ende der Fahrt signiert man den Fahrschein und der kann bei der Gemeinde das abrechnen. Also die Taxiunternehmen, es gibt 2 oder 3 Taxiunternehmen, die können bei der Gemeinde diese signierten Fahrscheine abrechnen. Da ist der Anfangspunkt, der Endpunkt der Fahrt drin. Und da kann man bis zur Gemeindegrenze überall mit dem Taxi fahren. Das heißt, wir haben einen 24-Stunden öffentlichen Verkehr. Jeder kann das kaufen. Die Jungen kaufen sehr häufig das für die Großeltern und dergleichen, damit sie einkaufen können und dergleichen. Und das Geld dafür nehmen wir ausschließlich aus dem Parkraum. Das heißt, wir haben 100% Einnahmen aus dem Parkraum. Davon verwenden wir ungefähr 50% für den öffentlichen Verkehr. 5-6% für die Gerichtsverfahren, weil es gibt ja auch Fahrer, die ja prozessieren, wenn sie bestraft werden. Das ist ungefähr der Erfahrungssatz. Dann haben wir 30% für die Überwachung. Muss ja überwacht werden, so wie jeder lebendige Organismus. Bei uns wird ja auch laufend alles überwacht, damit wir leben können. Und das ist eine sehr gut funktionierende Überwachung. Und es bleibt uns noch Geld übrig. Das heißt, wenn Sie das Verkehrssystem finanziell als System organisieren und verkoppeln, ist es selbst finanzierbar. Sie brauchen keine Zuschüsse zum öffentlichen Verkehr, funktioniert tadellos. Und das können Sie natürlich in größeren Städten noch viel besser machen. Also es ist nichts anderes wie eine wirksame Virustherapie. Das können Sie noch viel besser nachlesen. Da steht noch viel mehr drinnen als diese ganzen Geschichten. Aber wir können gerne darüber diskutieren. Ich glaube, es war genug, oder? Fürs Erste. Das machen wir jetzt vielleicht. Ja. Okay. Ich habe Ihnen gesagt, wir brauchen 1,5 Stunden. Sie brauchen 1,5 Stunden? Nee, 1 Stunde. Wie lange habe ich jetzt? Na, ist gut. Habe ich eine Stunde gestohlen? Nein. Ich würde sagen, wir eröffnen mal die Fragerunde. Kriege ich mal einen Stift? Das wäre schön. Kriege ich auch noch einen Zettel? Der ist so klein. Danke. Und ja, gibt es denn irgendwelche Fragen? Ich fange mal an, weil... Fang mal an. Einer muss den Anfang machen. Also der festgestellte Virus scheint ja in Deutschland eine besonders heimtückische Mutation erfahren zu haben, also besonders resistent zu sein. Sie haben ja auf das Problem anfangs angesprochen, dass verschiedene Richtlinien und Verordnungen letztendlich diesen Virus sozusagen noch bei seiner Ausbreitung und Verstärkung unterstützen. Jetzt ist ja das Problem, was ich in Berlin habe, im Verkehrsausschuss, dass über Richtlinien und dergleichen mehr, meist auch über bestimmte Förderstrukturen, gar nicht die Politik entscheidet, sondern in der Regel sozusagen Verwaltungsstrukturen, Absolut. Also Leute, Absolut. Die irgendwann mal sozusagen Verkehrsingenieurwesen studiert haben. Vielleicht können Sie nochmal sagen, was aus Ihrer Sicht, sozusagen aus Ihrer Erfahrung, die Stellschrauben bei verschiedenen Richtlinien sind. Forget them. Wo man sozusagen politisch ansteuern kann. Nix, weg damit. Weg damit, wirklich. Ich sage Ihnen, wie das meine Absolventen machen draußen. Die stoßen natürlich genau auf diesen Richtlinien-Betonblock draußen. Und was machen die, wenn das Glück entsteht, dass ein Consultant aus meiner Ausbildung und ein Verwaltungsmann aus meiner Ausbildung diese Geschichten machen, die machen ganz viele Geschichten, die machen Pläne, die einigermaßen richtlinienkonform sind, bauen aber, und machen einen zweiten Plan, der richtig ist. Und den bauen sie dann. Na gut. Und dann wird die Geschichte eröffnet und die Politiker sind ganz glücklich, dass das alles so wunderbar ausschaut. Also kein Mensch, ich sage Ihnen, die ganze, wenn Sie einmal Urlaub machen am Wörthersee in Kärnten, da war seinerzeit die Bundesstraße 17 die darf nicht schmäler gemacht werden als 6,50 Meter. Die haben aber 5,50 Meter breite Bundesstraße gemacht, dann haben sie einen Grünstreifen gemacht, einen Radweg dazu gemacht. Eingereicht haben sie einen 6,50 Meter breiten Plan beim Ministerium, der wurde bewilligt, und gebaut haben sie dann eine 5 Meter breite Fahrbahn. Als das eröffnet wurde, waren alle ganz glücklich. Keinem ist das bis heute aufgefallen. Das ist, geht aber natürlich in die deutsche Denker schwer hinein. Ne? Also die praktische Erfahrung in Dresden war eher die, wie Sie schon sagen, der Straßenraum in Stadtstraßen 6,50 Meter. Dann wird das sozusagen so eingezeichnet und dann gucken wir mal, was sozusagen links und rechts noch übrig ist. Und da packen wir dann alle Funktionen noch mit rein. Ja, das ist absurd. Und das Problem ist, dass die Stadtverwaltung oder die Verkehrsplaner, die das machen, natürlich leider nicht 6,50 Meter auf die Karte eintragen und 5 Meter draus machen. Ja. Also wir müssen schon, glaube ich, an die Richtlinien irgendwie nein, ran. Nein, überhaupt nicht. Ich bilde Diplom-Ingenieure aus. Und ein Diplom-Ingenieur muss ein Fachwissen haben, das jenseits der Richtlinien ist. Das kann ein Straßenmeister machen. Richtlinien sind wirklich für die Dümmsten der Dummen. Ein qualifizierter Ingenieur, der muss die physikalischen Gesetzmäßigkeiten berücksichtigen, muss die Eigenschaften der Menschen einigermaßen kennen und muss sparsam mit den öffentlichen Mitteln umgehen. Das sind die wesentlichen Prinzipien. Und wenn Sie sich an diese Prinzipien halten, können Sie die Richtlinien vergessen. Genauso wie diese idiotische Entwässerung zum Fahrbahnrand, auf die ich jetzt wieder zurückkomme. Das Wasser fließt nicht nur so, meine Damen und Herren, sondern es fließt auch so. Oder? Fließt immer abwärts. Ne? Aber für Verkehrsplaner fließt es immer so. Wenn Sie das Wasser so fließen lassen, brauchen Sie nur einen einzigen Entwässerungsstrang, der ohnehin da unten als Sammelkanal in der Mitte meistens liegt. Hier lassen Sie das Wasser so fließen, haben hier die Einlaufschächte. Und dann müssen Sie das Wasser entweder am Rand sammeln und dann von Zeit zu Zeit wieder in den Entwässerungskanal hineinführen. Das ist ungefähr so, wenn es mir hier juckt, dann kratze ich mich so. Und das ist eine Prägung. Nicht zu fassen. Interessant, wenn Sie dann den Autoverkehr herausnehmen und der Fußgängerzone machen, dann macht man plötzlich diese Entwässerung so. Na warum? Weil in den Richtlinien der Lichtraum bei den Autos, das Auto ja noch umgrenzt, da gibt es einen sogenannten Lichtraum, und die Autos müssen so fahren, damit sie nicht aneinander stoßen. Weil dann müssten sie langsamer fahren. Wenn ich sie so aufstelle, müssen sie auf gegenseitige Rücksicht nehmen. Das ist völliger Schwachsinn. Das ist der Beweis dafür, dass die klassischen Verkehrsplaner nicht wissen, was außerhalb der Fahrbahn ist, nämlich das ist der Fußgänger. Und wenn das Wasser so fließt, spritzt das meiste Wasser in die Fußgängerbereiche hinein. Es ist in Ordnung, wenn ich so ableite, wenn am Rand Grünflächen sind, wo das Wasser versickern kann. Dann darf ich auch nicht salzen. Soweit sind wir heute, Gott sei Dank schon. Das heißt, so schaut eine vernünftige Planung aus. Aber das ist das Richtliniendenken. Nein, da kann ich nur sagen, wenn Sie mit Leuten zu tun haben, die an Richtlinien hängen, dann sind das die falschen Leute für Sie. Also das habe ich auch schon festgestellt. Nur das praktische Problem ist natürlich dann, es gibt eine Planung, die versucht man sozusagen politisch und rechtlich zu bekämpfen, indem es beispielsweise ein Planfeststellungsverfahren gibt. Und dann sozusagen tut man kund, was man von dieser Planung hält und schlägt Alternativen vor und greift die an. Also dann heißt Sie steigen die Alternativen vor. Ja, ja. Das muss ein ernstzunehmender Fachmann sein. Ja, also in der Regel macht man das ja nicht alleine. So, das heißt, man schlägt Alternativen vor, kritisiert sozusagen die Planung als überdimensioniert und so weiter und so fort. Dann heißt es aber wieder, naja, erstens ist Richtlinie und zweitens gibt es nur die Fördermittel, wenn die Richtlinie eingehalten wird. Und am Ende nickt der Richter sozusagen vom Verwaltungsgericht. Also, und also sozusagen das aufzuknacken, das ist ja sozusagen die Schwierigkeit. Ja. Also haben Sie das geschafft? Also relativ einfach. Also ich schaffe das deshalb, weil wenn die Burschen im klassischen Bereich nicht weiterkommen, dann kommen sie immer zu mir. Das heißt, wenn denen das Wasser bis daher steht, dann suchen sie meinen Knoflacher auf. Und der muss diese Geschichte dann ausbauen. Ich habe relativ viele für die unlösbare Probleme geknackt im Laufe der letzten 40 Jahre. Das ist sicherlich meine Stärke in Österreich gewesen. Zum Teil auch in Deutschland, wo ich bei Gerichtsverfahren tätig bin. Das heißt, man muss beweisen, dass man ihr Geschäft besser versteht als sich selber. Dann wird man respektiert. Das ist die Voraussetzung dafür. Die zweite Geschichte ist, dass man einen politischen Partner braucht, der das lässt. Der das zulässt. Keine Hasenfüße. Wenn Sie Hasenfüße haben, dann brauchen Sie gar nicht beginnen, irgendetwas. Bitte? Hasenflügel. Hasenflügel, also der Chef vom, von der Landesdirektion, was ja so die Mittelbehörde ist, heißt Hasenflug, insofern ja. passt das. Also solche Dinge, ich kann mich erinnern, in meiner eigenen Gemeinde habe ich eine Unterführung unter der Eisenbahn geplant, die jenseits aller Richtlinien ist. Da sind die Mindestradien mit 450 Meter und ich habe, glaube ich, mit 180 und 200 Meter gearbeitet. Also das ist völlig unanständig, was ich gemacht habe. das kann nie funktionieren. Heute fährt der Autobus seit 10 Jahren durch, der hat es nicht gemerkt. Also so schaut es aus. Die Richtlinien sind ja, wie entstehen die Richtlinien? Die Richtlinien entstehen unter der Einwirkung von meist auftragsabhängigen Professoren oder Fachleuten gemeinsam mit der Bauwirtschaft. Die setzen sich in der Forschungsgemeinschaft für Straßenwesen bei Ihnen, genau. Bin ja auch Mitglied dort, und bei uns zusammen, bei Ihnen bin ich nicht mehr so aktiv wie früher, zusammen und die überlegen, wie es ist. Und da können Sie sich vorstellen, dass die Baufirmen natürlich Interesse haben, ihre Baugeräte zu verkaufen oder einzusetzen. Ne? Und die haben eine bestimmte Breite und da muss man halt drauf Rücksicht nehmen. Das setzt sich meistens durch. Ne? Also so entstehen diese Richtlinien. Man muss nur versuchen, also ich habe in Deutschland ja auch einige Sachen gemacht, ich habe in Idstein, sind wir an der Landesstraßenverwaltung gescheitert. Ich habe dort das Verkehrskonzept gemacht und dann mussten wir diese Geschichten dann umbauen. Und dann haben wir den Vorschlag gemacht, sie sollen uns die Mittel übertragen für die Straße, aber die Verantwortung draußen vorlassen. Das wäre eine Stadtstraße, die ja nie funktioniert hätte, so wie wir sie geplant haben in der Landesregierung. Fahren Sie einmal nach Hitstein, schauen Sie sich das an. Sie werden sehen, dass es geht. Ich bin von überzeugt. Ja, es gibt kleine Kreisverkehre und der Verkehr fließt sehr langsam. Dadurch es schaut die Straße ganz anders aus als die Richtlinien. Aber Ihr Gesicht schaut ja auch anders aus als meines. Obwohl wir beide im Prinzip nach den gleichen Richtlinien gebaut sind. Das ist intelligente Richtlinie. Nicht? Das Wesentliche ist, dass die Augen, die Nase und der Mund, die Ohren und so weiter funktionieren. Aber sonst muss jede Straße individuell gestaltet werden. Alles andere ist Busch. Stellen Sie sich vor, wir hätten beide das gleiche Gesicht, würde keinen Unterschied merken. Ne? Ja, ist ganz wichtig. Nein, man muss individuell jede Straße gestalten. Und nicht noch, das sind Idioten. Ich habe ja gesagt, Richtlinien sind für Idioten. Und das ist eine Schande für einen Ingenieur, wenn er sie auf Richtlinien beruft. Da soll er sein Diplom abliefern. Ja, ist ja logisch. Ja, also als qualifizierter Ingenieur darf ich mich jetzt hinter Richtlinien verstecken. Ja bitte, wo bin ich denn? Sie sehen nur die Antworten können dumm sein. Fragen können Sie alle stellen. Ja, ich wollte zu den Richtlinien was sagen. Also Sie hatten ja auch die Medizin angespielt. Und wenn man halt Richtlinien verlässt, muss man auch sehr mutig sein. Absolut, absolut. Also weil, man kennt das, also man entscheidet nach Richtlinien, obwohl man es besser weiß, um sich halt nicht in den Paragraphen weiter reinzusetzen und so absolut, weiter, um halt seinen Job absolut, zu haben. Absolut. Also muss man auch dem Entscheider dann die Sicherheit geben. Absolut, ja, keine Frage. Das also mache ich. Ja, ich mache das einfach. Ja. Sie haben einen Aufwand, Sie geben mir die Sicherheit dann mit irgendwo. Ne? Ja, aber die habe ich mir erarbeitet, die haben mir gehaut, die haben mir jahrzehntelang geschlagen und gehaut, das habe ich ausgehalten, macht ja nichts. Es hat ja immer funktioniert. Ich weiß ja, dass es funktioniert. Aber ich habe das Glück gehabt, dass ich immer wieder politische Partner gefunden habe oder Verwaltungspartner. Es gibt ja in der Verwaltung gute Leute, besonders in der Architektur oder Städteplaner, die haben eine Nase dafür. Also ich habe sehr viel von sehr guten Städtebauarchitekten gelernt, Professor Reiner zum Beispiel. Dem habe ich die Entdeckung zu verdanken, dieser organischen Stadt und dieser Platz- und Gassenmuster zum Beispiel, die notwendig sind, um eine organische Stadt zu entstehen. Bei Ihnen fehlt es ein bisschen, außer in der Altstadt spürt man es noch. So muss man eben Städte planen. Der hat intuitiv diese Sachen erfasst. Der hat nicht gewusst, warum. Ich habe dann Gott sei Dank ein gutes analytisches Werkzeug und da konnte ich das auf solide, sogenannte wissenschaftliche Beine stellen. Ne? Aber da haben Sie vollkommen recht. Das muss man riskieren. Ja. Aber bitte, es sind ja viele junge Leute da. Wann riskiert man eben? In der Jugend muss man es riskieren. Später sagen die, der war immer schon so. Erlauben Sie mir, dass ich ein bisschen Optimismus auch für uns hier schürt, genau in dieser Straße ist, nämlich etwas passiert, was sonst nirgends in der ganzen Stadt passierte. Wir haben vor 8 oder 10 Jahren bei der grundhaften, wie sie heißt, Renovierung der Straße außerordentlich gekämpft um einen schmälen Querschnitt aus Gründen der Verkehrsberuhigung. Und es ist folgender Kompromiss zustande gekommen, mit allen möglichen Hintergriffen. Es sind Nasen erbaut worden, dort wo kein Parken möglich ist, auf 5,20 Meter sogar so etwas, Ein Kompromiss, der absolut unannehmbar schien von technischer Seite, Regierungspräsidium und allen, wurde alles uns vorgehalten. Ich persönlich wurde angerufen, Herr Bäumler, Sie müssen doch als Radfahrer sagen, das ist doch falsch, da werden Sie doch gefährdet, wenn Sie gerade an der Nase fahren, da werden Sie doch zusammengefahren. Aber wir haben es hier durchgesetzt gekriegt und schauen sich die Straße an. Die Nasen haben hier eine beruhigende Wirkung. Ja, sicher. Ja, sage ich, es geht auch bei unseren Verwaltungen. Ja, aber es ist ein sehr bescheiden. Des ADFCs, ein Kampf der Bürger hier und ein leider einzelnes Beispiel in der Stadt. Ja, das ist ja der Hammer. Also man soll sich nicht aufhalten mit solchen Sachen, das muss man sofort flächenhaft ausdehnen, die Geschichte. Das ist natürlich schwierig, weil Sie in der Verwaltung keine Verbündeten haben. Ne? Den Herrn Ritscher hat man ja nicht unbedingt sehr gut behandelt, was ich gehört habe, der in diese Richtung unterwegs war. Das ist natürlich in Wien relativ gut, weil ich ja seit 35 Jahren die Verwaltung permanent auffülle. Also die erste Welle verblasst natürlich, die blutet aus, nicht? Aber ich bringe immer wieder neue Wellen hinein. Und da kann man schon einiges machen. Und dann hatten wir auch ganz Glück mit den Politikern. Aber es schaut jetzt schon ganz gut aus. Also ich kann mich erinnern, ich habe damals diese Beschleunigungsmaßnahmen für Straßenbahnen gemacht. Ich habe damals die Stuttgarter Schwelle eingeführt bei uns in Wien, und da hat sich eine Dame einen Stöckelschuh, glaube ich, abgerissen und einen Fuß verknackst. Und dann, weil es war ein furchtbarer Wirbel deshalb, weil wir dem Autofahrer eine Spur weggenommen haben. Gleichzeitig ist eine Straße, wo die U-Bahn gebaut worden ist, von der Straßenbahn befreit worden, was ja an sich nicht sein sollte, meiner Meinung nach, und auch städtebaulich und wirtschaftlich falsch ist. Und da haben die Autofahrer sofort am Rand auf beide Parkstreifen in Anspruch genommen. Das heißt, wenn die Autofahrer zwei Fahrstreifen beanspruchen, ist das in Ordnung. Wenn wir ihnen nur einen Streifen wegnehmen, damit der öffentliche Verkehr pünktlich fahren kann, dann gibt es einen riesen Wirbel. Oder, ich kann mich erinnern, der ÖMTC, das ist unser ADAC. Ich hatte auch in den 70er Jahren in einer Ortschaft, wo ein starker Durchzugsverkehr durch ein Wohngebiet entstanden ist, haben die mir den Planungsauftrag gegeben, das zu beseitigen, und die haben da neue Schwellen eingebaut. Ganz normal. Ich wollte an sich Aufpflasterungen machen. Die Gemeinde hatte aber nicht das Geld, also hat die Gemeinde so Schwellen eingebaut. Das ist sehr unangenehm. Neun Schwellen, da haben wir eine große Tafel hingeschrieben, Tempo 30, neun Schwellen und so weiter, damit ja nichts passiert nach der StVO. Und dann ist es tatsächlich dazu gekommen, dass drei Autofahrer sich die Ölwanne eingehaut haben auf diesen Schwellen. Und da hat der ÖMTC einen Prozess gegen mich angestrengt. Oh. Angestrengt. Und wollte mich verklagen, die Gemeinde verklagt. Die Gemeinde hätte den Autofahrern jetzt ihre Autoreparaturen zahlen müssen, und die Gemeinde hat dann bei mir regressiert. Also ich hätte dann für diese Geschichte, weil ich war ja der böse Mensch. Ich habe nichts anderes gemacht, ich bin hinausgefahren mit dem Fahrrad, mit der S-Bahn, und habe draußen Fahrrad ausgepackt und habe da Fotos gemacht. Und da hat man festgestellt, dass die Schwellen beschädigt waren. Und dann haben wir eine Anzeige eingebracht gegen Beschädigung öffentlichen Eigentums durch zu schnelles Fahren. Und die Straßenverkehrsordnung, Ihre wahrscheinlich genauso, schreibt vor, dass der Autofahrer die Geschwindigkeit so einrichten muss, dass er in Anbetracht der äußeren Umstände, selbst des Umfeldes, die Geschwindigkeit so zu wählen hat, dass nichts passiert. Das heißt, die Autofahrer wären sofort fähig gewesen, die Schwellen zu reparieren. Die Geschichte war sofort vorbei. Also man muss immer sofort an die Front gehen, das ist es blutig dann. Also es gibt sehr viele solche Geschichten. Aber die Praxis zeigt ja, was das Zeug hält. Ne? Die trauen sich alle nicht. Ich habe auch noch eine Frage. Da ist eine Frage. Oh, na gut, dann bitte vor. Professor Knochner, es ist alles sehr schön lebendig, Ihre Vorträge. Wir müssen es bloß umsetzen können. Ich glaube aber, Sie haben es in Österreich leichter im Umgang mit Richtlinien als in Österreich. Ja. Ha. K&K-Monarchie. Ja, weil ich... Die Normen und Richtlinien sind wir, glaube ich, kaum zu übertreffen. Ja, das machen wir schon, ja. Aber Sie wissen, dass wir es in Dresden vermutlich auch anderswo ja doch in die andere Richtung marschieren. Wir waren nicht 3,75 Meter, sondern eher noch zweimal 3,75 Meter in eine Richtung. Okay. Ich stelle mir vor, dass Sie Gelegenheit haben, mit unserer Oberbürgermeisterin zu sprechen und Sie vielleicht zu überzeugen. Aber ich weiß nicht, ob Sie mit dem Virus Auto kommen dürfen. Sie müssen ihr Ihren Virus einpflanzen. Und vielleicht geht das besser. Ja, die Bürgermeisterin muss eine schöne Lebensumwelt für euch schaffen. Das ist meiner Ansicht nach die Hauptaufgabe eines Bürgermeisters. Sie mit ihr zu ist sie morgen dabei, ja? Ja. Ah ja, na okay, dann werde ich das versuchen. Ich muss allerdings schon zum Mittag weg, aber ich werde die Zeit nutzen. Ja, mein Ansicht nach, das ist wichtig. Sie dürfen nicht vergessen, hinter den Politikern, das darf man auch nicht vergessen, stehen ja wirtschaftliche Interessen. Da stehen die Baufirmen dahinter, da stehen die Banken dahinter. Das ist eine mächtige Kraft, der wenige Politiker als Persönlichkeiten gewachsen sind. Das muss ich schon sagen. Das sollte man nicht übersehen. Eine der Strategien besteht ja auch darin, unliebsame Experten sozusagen mies zu machen. Sie alle sind zufrieden mit das? Ich bitte sehr. Die Gesellschaft der Organismus ist durch den Virus unterwandert werden. Wann hat der Organismus verloren? An welchem Punkt? Wie viele Zellen sind infiziert? Und, ja, das wäre... Man gibt jeder Arzt den Patienten auf. Ja, ja. Alles Pessimisten, ja. Also, das, ja, ja, Sie sagen, alle sind Pessimist. Nie kann ein Arzt darf einen Patienten nie aufgeben. Geht überhaupt nicht. Und Sie schon gar nicht. Sie dürfen schon gar nicht aufgeben. Sie dürfen nicht vergessen, mit jeder wissenschaftlichen Erkenntnis, die Sie gewinnen, die gegen den Mainstream ist, gefährden Sie sich grundsätzlich selbst. Das ist eine ganz klare Geschichte. Ich kann mich erinnern, ich saß einmal mit dem Burkhard Horn, das ist der Chef der Straßenforschung, hat er gesagt, mit dem und Professor Koshi aus Japan saßen wir, ich weiß nicht, irgendwo im fernen Osten bei einer Konferenz am Abend zusammen, hat er gesagt, erst, du gefährdest dich selbst, nimm dich zurück. Dann habe ich gesagt, ja, ich kann nicht, ich kann nicht aus meiner Haut aus sein. Und die beiden sind weg, ich bin immer noch da. Also, ich finde, man kann untergehen, ja, aber man muss bei seiner, von dem, was man glaubt, dass es in Ordnung ist, zu dem muss man stehen einfach. Und Sie haben ja keine Ahnung, was für ein Gegenwind in den Fakultäten einen ins Gesicht bläst. Eine Bauingenieurfakultät, der ich angehöre, ist eine typische Einrichtung zur Bedienung der Wirtschaft. Nicht? Die machen dort die Gutachten, wenn irgendwas draußen passiert, dass ja auch nichts passiert. Nicht? Und so weiter. Also das kenne ich ja, ich kenne meine Kollegen auch. Ich war ja auch in der Bauwirtschaft lange genug tätig. Aber ich kenne auch die andere Seite aus der Politikberatung, der Minister. Und dadurch kenne ich auch die Einflüsse, die dort überall wirksam sind. Aber das hat nichts damit zu tun, wenn man wissenschaftliche Erkenntnisse hat, dass man zu denen stehen. Die sind einfach da, ich kann sie nicht aussuchen. Ne? Ich kann ja auch nicht sagen, okay, schau nicht durchs Fernrohr, wenn du nicht willst, dass die Erde nicht der Mittelpunkt des Weltalls ist. Das sind da kann man nicht zurückgehen. Das ist eine Frage des Charakters. Ne? Also ist nicht nur das Fachwissen wichtig, sondern es ist auch eine Frage des Charakters. Aber das ist halt, man kann eh nur mit einem Löffel essen. Ne? Und als Professor hat man eh genug am Löffel. Okay, jetzt melde ich mich mal. Ich bin jetzt seit 7 Jahren hier im ADFC aktiv. Und man denkt sich, wenn man so hier mit den Kollegen aus der Stadtverwaltung und in den Planungsbüros irgendwie zusammenarbeitet und der Politik natürlich vor allem, oder... Man fragt sich erstmal, ob man überhaupt zusammenarbeitet. Okay. Jedenfalls denkt man doch immer wieder, also ich zumindest, lohnt sich das? Ist das, führt das irgendwo hin? Bleibt da irgendwas davon übrig? Und ich denke, viele im Raum denken das auch und vielleicht machen sie deswegen auch weniger. Die Frage ist, geht jetzt da in die Richtung, welche Formen von also wie soll man es angreifen als normaler Bürger, wenn man jetzt nicht der Planer ist, der ganz oben sitzt und die Richtlinien abschaffen kann und die Straßen so breit bauen kann, dass es funktioniert und so weiter. Also als normaler Durchschnittssachse, wie soll man das erreichen? Ich meine, Sie haben ja eine Menge, Sie sagen ja selber, Sie haben eine Menge Vereine gegründet. Was ist das, was... Ich habe keine Menge, ein paar habe ich. Oder, na gut, was ist sozusagen bei den Vereinen das, was Erfolg bringt? Also es gibt ja auch eine Menge Sackgassen. Ja, also der VCÖ bei uns ist eine politische Kraft geworden in der Zwischenzeit. Ja. Der hat sich zwar mit der ÖBB zusammengetan und wird von der ÖBB sehr stark finanziert, das ist auch eine Art Lobbygruppe, aber das ist nicht so schlimm dabei. Und der ist sehr wichtig geworden in der Zwischenzeit. Damals hat ja kein Mensch gedacht, dass das jemals irgendeine Bedeutung haben wird. Das ist bei Ihnen nicht der Fall. Der VCD ist bei Ihnen nicht mächtig. Ja, ja. Während der VCS in der Schweiz ist wieder sehr mächtig. Die Gründung des VCÖ, die ich gemacht habe, ist die letzte gewesen. Da gab es den VCD schon und es gab den VCS. Und das kam eben aus dieser Beratergruppe im Ministerium heraus. Das ist sicher eine wichtige Geschichte. Die machen auch relativ viel Forschungen. Also sie schreiben sozusagen meine Vorlesungen und so weiter zusammen, was ja an sich sehr gut ist. Und kassieren eine Menge Geld auch von der Nationalbibliothek und von der Nationalbank, die also Förderungen gibt und dergleichen, haben damit eine sehr gute Position aufgebaut. War damals undenkbar, die Autoclubs sind etwas zurückgetreten bei uns. Bei ihnen haben sie natürlich die sehr starke Autolobby, die stärker ist als in Österreich, die ja immer behauptet, sie ist die Wirtschaft, was ja absurd ist. Ist ja auch nicht mehr als in anderen Ländern, sie haben vielleicht 8% Beschäftigte in der Autoindustrie, nicht mehr. Auch inklusive der indirekten Beschäftigungseffekte. Das heißt, man muss einfach erstens dranbleiben, zweitens, das ist ein Buch, das ich nicht schreiben wollte, wurde mir nur nahegelegt. Drittens habe ich eine Reihe von Fachbüchern geschrieben, die heute auch verwendet werden. Und das ist natürlich gut, wenn Sie ein Fachbuch haben, das sachlich Unterlagen liefert. Das können Sie herausziehen, das ist das eine. Und dann habe ich seit 6 Jahren ein Praktikerseminar eingerichtet, ein 3-Tages-Praktikerseminar, wo sich Leute aus der Verwaltung und auch Politiker, das kann sich jeder melden, für 3 Tage von uns, einen Tag müssen sie dann praktisch umsetzen, diese Sachen, die sie bei uns gehört haben. Und da sieht man, wie schwierig das ist. Die fallen bei den praktischen Umsetzungen wieder in die alten Gleise hinein. Wir bringen dann auch die Methodik bei, wie man aus denen herauskommt. Aber das hat sich ganz gut bewährt. Wir machen 2-mal ein Praktikerseminar im Jahr. Das habe ich deshalb eingeführt, um meinen Studenten das Leben etwas leichter zu machen, bei den alten Knackern draußen. Weil die stoßen natürlich auf Unverständnis, wenn sie hinauskommen. Das ist ja ein völliger Paradigmenwechsel. Also traditionelles Verkehrswesen glaubt an Mobilitätswachstum, Zeiteinsparungen, Freiheit der Verkehrsmittel, gibt es alles nicht. Es gibt keine Zeiteinsparungen im System durch Geschwindigkeiten, es gibt keine Freiheit der Verkehrsmittel, weil die ist strukturell bedingt, das habe ich Ihnen ja dargelegt. Und wir haben kein Mobilitätswachstum, sondern Mobilität ist eine konstante Zahl. Im Schnitt machen die Leute etwas mehr als 3 Wege im Tag. Wenn wir so den Gesamtdurchschnitt machen, in Ihrer jüngeren Altersgruppe sind Sie ja viel häufiger unterwegs. Da haben Sie ja alles mögliche, Berufswahl, hormonelle Probleme zu lösen und so weiter. Wenn Sie das später, naja, es ist ja logisch, Partnersuche und so weiter. Und dann später, aber wenn man so den Schnitt hernimmt, sind das 3 Wege. Ganz lustig, ich lese auch in Münden seine Assessorenausbildung. Und da gibt es auch Soziologen. Ein Soziologieprofessor hat dort vor mir gelesen, ich bin schon früher gekommen. Und der hat darauf Bezug genommen, dass es eigenartigerweise 3 Wege gibt. Im Schnitt hat er gesagt, ja, übernachten denn die Leute außerhalb? Ich saß ganz hinten, da saß rechts neben mir einer der Assessoren, hat er gesagt, nee, oder macht einer, so unter sich, hat er gesagt, macht einer halt 2 Wege, der andere 4, im Schnitt sind es 3. Aber der Soziologe hat geglaubt, jeder muss 3 Wege machen. Das heißt, das ist eine konstante Geschichte weltweit, das gibt's, das ist empirisch wirklich abgesichert. Die Zeitkonstanz, das ist eine interessante Geschichte, war für mich auch interessant, die habe ich in den 90ern geknackt. Zeit ist Energie, ne? Und die Möglichkeit ist die Körperenergiekonstanz, die dahinter steht. Da sind wir drauf gekommen. Deshalb haben sie auch ungefähr 14% des Einkommens wird auch für Mobilität ausgegeben. Ne? Und wenn Sie kein Geld haben, dann würden Sie 14% Körperenergie aufwenden. Das ist eine interessante Geschichte. Aber das haben wir jetzt schon vor 20 Jahren geknackt, diese Sache. Der Zugang zu diesem Knacken, das steht aber nicht darin, ist dadurch passiert, dass die Leute im öffentlichen Verkehr immer mehr Zeit aufwenden als sonst. Und wir haben energetische Messungen gemacht und festgestellt, die Leute im öffentlichen Verkehr haben weniger Pulsfrequenz. Logischerweise, er sitzt umeinander und wartet, aber er hat Impuls in Bezug auf seinen Energieverbrauch, ist er günstiger dran. Aber das passt dann wieder genau mit den anderen zusammen. Dissertation Spiegel ist damals gemacht worden zu diesem Thema. Also wie gesagt, Verzweifeln ist keine Alternative für einen Menschen. Und Erkenntnisse kann man nicht mehr zurücknehmen, das ist das Problem. Es ist natürlich ein mühsamer Prozess, Sie leiden unter der Schwierigkeit, unter der ich auch seit jeher leide, aber ich nehme mich selber eher mit Humor. Wenn Sie eine Erkenntnis, wenn Sie so auf dem Niveau dahin sind und dann haben Sie plötzlich eine Erkenntnis, dann erwarten Sie, dass das System mit Ihnen mitmacht. Das macht es nicht. Das System verzögert und kann sogar über Sie hinausschießen. Ich habe das x-mal bei mir erlebt. Das sind Leute, die nie eine Idee von dem gehabt hätten, was ich vorgeschlagen habe, nach 10, 15 Jahren draufgekommen, dass sie das schon längst entdeckt hatten, als ich noch selber keine Idee davon hatte. Das freut mich dann immer besonders. Aber das gehört dazu. Also darunter sollen sie nicht leiden. Das Leben ist ein erkenntnisgewinnender Prozess, ist das eine. Und das zweite ist, solange es schwierig ist, geht es aufwärts. Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. In diesem Sinne. In diesem Sinne, solange es schwierig wird, geht es aufwärts. Ich lade in diesem Sinne sehr herzlich dazu ein. Erstens haben wir hier das Buch Virus Auto für 20 Euro käuflich zu erwerben. Und auch lade ich dazu ein, solange es schwierig geht es aufwärts, sich aktiv zu beteiligen hier, was in dieser Stadt, was in unserem Land passiert mit Straßenverkehr. Um es ganz unverblümt zu sagen, eine Mitgliedschaft im ADFC kann helfen. Und danke, Herr Kofler. Danke sehr. Es ist noch nicht ganz zu Ende. Es ist noch nicht ganz zu Ende. Wir haben natürlich für Sie noch was. Die Ehrenmitgliedschaft im ADFC Sachsen. Oh, super. Danke vielmals. Das hänge ich mir auf. Und dann Pralinen, wie ich sehe. Das ist toll. Markenprodukte. Danke. Das ist sozusagen die süße Geschichte für das bittere Los. Genau. Und dann danke, vielen Dank. Noch was Trockenes. Ah ja, damit der Geist benebelt wird. Genau. Wunderbar. Rechtzeitig sozusagen. Vielen herzlichen Dank. Genau. Danke sehr. Also. Vielleicht auch um die Folgen des Treffens mit der Oberbürgermeisterin morgen. Achso, Sie meinen, das ist so schlimm. Nein. Also, hätten Sie ihr das schenken müssen. Nee, ja. Danke. Okay. Schön. Danke auch.